Kundgabe 3397. Empfangen durch Bertha Dodder am 7.1.1945. Die Erde als lichtloses Gestirn. Lichtempfang. Unzählige Welten verkünden die Ehre Gottes ihren Bewohnern. Und überall wird er gelobt und gepriesen als Schöpfer und Erhalter dieser Welten. Also wird er auch anerkannt von den Wesen, die jene Welten bewohnen, so wie diese nicht völlig unentwickelt sind, also Bewohner lichtloser Gestirne sind. Ein noch lichtloses Gestirn ist auch die Erde, und ihre Bewohner weisen verschiedene Entwicklungsgrade auf. Und entsprechend ist auch das Erkennen und Anerkennen der ewigen Gottheit. Den Wesen auf der Erde, den Menschen, wird zwar ständig Licht zugeführt. Es wird ihnen das Wissen um Gott zugeleitet, so dass sie zum Erkennen Gottes gelangen können und dann gleichfalls ihn lobpreisen können als ihren Schöpfer von Ewigkeit. Doch das Licht kann nur erstrahlen und seine Leuchtkraft entfalten, so sich Gefäße dafür finden, die es aufnehmen, wo also der Wille da ist, als Lichtträger eines lichtlosen Gestirnes zu gelten. Von jenen Lichtträgern wird Gott erkannt und geliebt. Ihm wird Lob und Ehre gezollt und sein Name wird heilig gehalten. Doch nur wenige sind es und die Erde bleibt im Dunkeln. Sie ist eines der Gestirne, die unwissende Wesen bergen und die nie von sich aus leuchten können, wenngleich ihnen ungeahnte Leuchtkraft zuströmen kann. Diese Gestirne bedeuten also für die Bewohner ständigen Kampf mit der Dunkelheit. Ihr Ziel ist Licht, doch es müssen die Bewohner solcher Gestirne das Licht anstreben. Sie müssen es auffangen und festhalten. Sie müssen Gott zu erkennen suchen und seine Nähe anstreben. Dann kann Licht in aller Fülle zur Erde strahlen und sie kann ein Lichtkörper, ein leuchtendes Gestirn werden, weil ihr ständig Licht zuströmen kann, so die Menschen in klarster Gotterkenntnis ihn als Schöpfer und Erhalter lieben und durch die Liebe mit ihm, der das ewige Licht ist, verbunden sind. Denn der Erde und ihren Bewohnern ist die unfassbare Vergünstigung zuteil geworden, dass die ewige Liebe selbst dieses Gestirn zum Aufenthalt nahm, dass sie das Licht trug zur Erde. Also ein lichtloses Gestirn mit ihren Strahlen durchleuchtete und dass dieses Licht ihr ewiglich nicht genommen wird, so wie ihre Bewohner sich dem Licht zugesellen und es auf sich wirken lassen. Es kann die Erde als hell leuchtender Stern im Weltall erkennbar sein, wenn nur der Wille der Menschen dem Licht zustrebt, wenn sich der Mensch bemüht, mit dem ewigen Licht sich zusammenzuschließen. Dann kann nimmermehr die Erde lichtlos werden, denn wo die ewige Liebe selbst ihr Licht hinstrahlt, dort kann nimmermehr Finsternis sein, dort ist die Lichtlosigkeit gebannt. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird erkannt und gepriesen wird seine Allmacht, Weisheit und Liebe. Amen.